Ich kann nichts dafür, doch ich trink so viel gern. Es ist ja so schön langsam besoffen zu werden. Da merkt man dann erst, dass die Erde sich verdreht. Vergisst, wie die Zeit rasch vergeht. Geht's und verkauft mein Gewand. Ich bin im Himmel, fand dein Fieber. Wählerische Lieder, geht und verkauft mein Gewand. Ich bin im Himmel, kommt auch herauf, aber er weckt mich nicht auf. Die Fremden, die glauben unsere Lieder vom Wein, die sind weiter nix als Gefühlsduselein. Die gefallen ihnen, aber verstehen werden sie's nie so gut wie Ravina, wie ich. Geht und verkauft's, mein Gewand, ich bin im Himmel, band dein Fieber, weberische Lieder. Geht und verkauft's, mein Gewand, ich bin im Himmel, kommt's auch heraus, aber er weckt mich nicht auf. Und zieh ich einmal in die Ewigkeit ein, dann stell ich mir schnell noch ein gutes Glaserl Wein, ein schönes Wiener Lied und dann sing ich dazu. Und dann, ja, dann geb ich ja Ruhe. Geht's und verkauft's, mein Gewand, ich fahr im Himmel, rot gegen Fieber, wienerische Lieder. Geht's und verkauft's, mein Gewand, ich fahr im Himmel, und kommt ihr rauf, noch erweckt mich heut auf.